strikes upon the hour as the sun begins to fade. Enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up until now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, oh, I wanna dance with somebody. My senses spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. Wanna dance with somebody, Whitney Houstons Schmonzette hier, genauso schmalzig rübergebracht von Scott Matthew, das Ganze von seinem Album Unlearned, zwei Handvoll Cover-Versionen, wo es eigentlich nur wenig wirklich gute Songs drauf zu hören gibt. Hier ist der Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Chris Eggman von den Walkabouts. This Weekend, The Weekend ist dabei. Dann die Everly Brothers, Christine and the Queens sowie Neues von Tony Decker. Aber hier kommt erstmal ein Künstler aus Finnland, der heißt Jaakko Aino Kalevi. Thank you. Dass die Finnen einen Hang zu komischen Sounds haben, wissen wir spätestens seit Jimmy Tanner und seinen ersten Tracks damals. Jaakko Aino Kalevi, der hat auch Gespür für ziemlich komische Dinge hier. Dream Zone heißt ein EP, wo 4 Tracks drauf sind, die er gerade eben veröffentlicht hat. Davon hörten wir den Song Jaakko Aino Kalevi aus Helsinki. Auch die nächste Band kommt aus Finnland, die Black Lizard. Die haben eine Platte rausgebracht, die ebenfalls Black Lizard betitelt ist, und da aben sich ab an große Vorbilder des Drone und Space Sounds, wie zum Beispiel die, ja weiß ich nicht, Spaceman 3, sicherlich hier ein bisschen maßgeblich dabei, aber auch das Brian Jonestown Massacre ist irgendwie so ein bisschen rauszuhören bei den Tracks. Hier kommt Black Lizard mit Love is a Lie. Ja, große Vorbilder, wie gesagt, hier bei Black Lizard. Ihr Track gerade eben, Love is a Lie, vom Album Black Lizard, auch Musik aus Finnland. Wir bleiben im hohen Norden, aus Schweden, aus Malmö kommen Grand Creon, oder ja doch, so spricht man glaube ich schon aus, diese Band. Die machen auch Musik, die man von Vorbildern kennt, wie, ich weiß nicht, Smog vielleicht oder Golden Canine. Also auch irgendwie Bands, die aus diesem Indie-Kontext kommen, das ein bisschen folkig, DIY-mäßig angehaucht ist. In Denial hier, der Titeltrack vom Album von Grand Creon. Ja, tempted by to read them out loud. All they saw was how I redraw. Denial, so heißt auch das Album, wie der Song gerade eben von Grand Creon, einer Band aus Schweden. Tony Decker, was ihr über den Namen kennt, seine Band kennt ihr vielleicht, das sind die Great Lake Swimmers, die kommen aus Kanada, machen auch schon seit Jahren Singer-Songwriter-Musik. Da gibt es gerade so eine kleine Auszeit und Tony Decker nutzt das, um ein Soloalbum zu veröffentlichen. Prayer of the Woods heißt dieses und das klingt wie Tony Decker. Nicht wie Tony Decker, wie die Great Lake Swimmers, nur halt ohne Band, so ein bisschen alles reduzierter und aber natürlich das gleiche Singer-Songwriting, was man hier zu hören bekommt. Sein Track heißt Empty Arms. Family.

I've gambled down in town. Wherever I meet with a deck of cards, I lay my money down. Lay my money down. Lay my money down. I had not been in Washington many more weeks than three, till I fell in love with a pretty little girl. She fell in love with me. Fell in love with me. Fell in love with me. She took me in her parlor. She cooled me with a fan. She whispered low in her mama's ear, I love that gambling man. Love that gambling man. Love that gambling man. Daughter, oh dear daughter, how can you treat me so? To leave your dear old mother and with a gambler go. With a gambler go. With a gambler go. I've gambled down in Washington. I've gambled down in Spain. I'm going down in Georgia to gamble my last game. Gamble my last game. Gamble my last game. Mother, oh dear mother, you know I love you well, but the love I have for the gambling man, no human tongue can tell. No human tongue can tell. No human. Train a-comin', comin' round the curve, a-whistlin' and a-blowin', strainin' every nerve, strainin' every nerve, strainin' every nerve. Mother, oh dear mother, I'll tell you if I can, if you ever see coming back, I'll be with the gambling man. I'll be with the gambling man. Be with the gambling man. I am a roving gambler. I've gambled down in town. Wherever I meet with a deck of cards, I lay my money down. Lay my money down. Lay my money down. Ihr hört den Sunday Service und wir tauchen ein in die Geschichte der Everly Brothers. Songs Our Daddy Taught Us, also Songs, die unser Daddy uns beigebracht hat, heißt oder hieß ein Album, das 1958 veröffentlicht wurde. Kein Album mit den weltbekannten Teenager-Liedern, sondern ein Hommage an eben jene Songs, die Don und Phil, die beiden Everly Brothers, von ihrem Vater bei gemeinsamen Auftritten der Everly-Familie in den frühen 50er Jahren kennenlernten. Songs Our Daddy Taught Us, original erschien 58 und schon diverse Mal wieder veröffentlicht, aber auch eben jetzt kommt diese Platte nochmal raus mit den Originalsongs von den Everly Brothers, die sie hier covern. Das Tolle ist dabei ist, es gibt noch eine zweite CD in diesem Set, wo halt die Original-Tracks da drauf sind. Original weiß ich nicht, zumindest auch andere Interpretationen von anderen Künstlern. Der Roving Gambler, gerade eben von den Everly Brothers, hier die Version von Cary Harrell. I am a roving gambler. I gamble down in town. Wherever I meet with a deck of cards, I'll lie my money down. I had not been in Washington many more weeks than three, when I fell in love with a pretty little girl, and she fell in love with me. She took me in her parlor, she cooled me with her fan. She whispered low in her mother's ear, I love that gambling man. Daughter, why do you treat me so, to leave your dear old mother and with a gambler go? Oh mother, oh dear mother, I know I love you well, but the love I have for the gambling man no human tongue can tell. I've gambled down in Washington, I've gambled down in Spain, I'm going down in Georgia to gamble my last game. I hear the train a-coming around the curve, a whistling and a blowing and straining every nerve. Oh mother, oh dear mother, I'll tell you if I can. If you ever see me coming again, I'll be with the gambling man. Ja, das war der Roving Gambler von Kelly Harrell. Das Original, vielleicht auch nicht original von ihm geschrieben, aber auf jeden Fall eine Version, auf die sich die Everly Brothers berufen haben bei ihrer Version vom Roving Gambler. Diese zweite Bonus-CD nennt sich dann Songs Our Daddy Learned, also die Tracks, die der Vater der Everly Brothers sozusagen, der Everly Family Kopf sozusagen, seinen Jungs Anfang der 50er beigebracht hat. Und diese Platte hier, Songs Our Daddy Taught Us, wird als eine der größten Platten der amerikanischen Musikgeschichte angesehen und viele, viele Bands berufen sich darauf. Und nicht desto letzt wurde gerade eben jetzt diese Platte auch nochmal komplett gecovert, und zwar von Billy Joe Armstrong, das ist der Kopf der eigentlich Punkband Green Day, zusammen mit Norah Jones. Die haben diese Platte von A bis Z nachgespielt, aber hier gibt es die Originale, zum einen von den Everly Brothers, aber auch die haben es nochmal gecovert, die anderen Originale dann sozusagen auf der Bonus-CD. Das Ganze hier brandfrisch erschien. Noch ein Track von den Everly Brothers, der schöne Song I'm Just Here to Get My Baby Out of Jail. I'm not in your town to stay, said a lady old and gray to the warden of the penitentiary. I'm not in your town to stay, and I'll soon be on my way. I'm just here to get my baby out of jail. Oh, warden, I'm just here to get my baby out of jail. I tried to raise my baby right, I have prayed both day and night that he wouldn't follow the footsteps of his dad. I have searched both far and wide, and I feared that he had died. But at last I found my baby here in jail. Oh, warden, at last I found my baby here in jail. It was just 5 years today when his daddy passed away. He was found beneath the snow so cold and white. 'Twas then I vowed to take his ring and his gold watch and his chain. Then the county laid his daddy in the grave. Yes, warden, the county I will pawn you his watch. I will pawn you his chain. I will pawn you my diamond wedding ring. I will wash all your clothes. I will scrub all your floors. If that will get my baby out of jail. Yes, warden, if that will get my baby out of jail. Then I heard the warden say to the lady old and gray, I'll go bring your darling baby to your side. Two iron gates swing wide apart. She held her darling to her heart. She kissed her baby boy and then she died. But smiling, she kissed her baby boy and then she died. I'm not in your town to stay, said a lady old and gray. I'm just here to get my baby out of jail. Yes, warden, I'm just here to get my baby out of jail. I'm just here to get my baby out of jail. Die Everly Brothers, Don und Phil, die beiden geboren. Irgendwie so um die 30er Jahre, ich glaube 34 und 37 so ungefähr, das müsste hinkommen. Oder 37, 39 lese ich gerade. Also schon auch Ende der 70er müssten sie sein. Und ja, ihre Eltern, Ike und Margaret, haben damals auch schon Musik gemacht, eher so Country und Western, Honky-Tonks und durch die Bars getingelt und haben sich einen Namen gemacht im den USA, also Chicago, die Ecke irgendwie, und Iowa haben sie später gewohnt und ja, dann kamen sie auch zum Radio, Don und Phil als Little Donny und dann der kleine Phil als Baby Boy Phil und ja, dann gab es wirklich hier diese Songs Our Daddy Taught Us, also Songs, die unser Daddy uns beigebracht hat, diese Platte mit Coverversion, dann 58 erschienen und gerade eben frisch wieder veröffentlicht mit einer Bonus-CD, Songs Our Daddy Learned, auch da nochmal ein Track von, nicht der eben gehörte als Originalversion, sondern hier ein Track von Patti Page, Who's Gonna Shoe My Pretty Little Feet. Who's gonna shoe my pretty little feet? Who's gonna glove my little hand? And who will kiss my sweet ruby lips? Daddy's gonna shoe my pretty little feet. Mother's gonna glove my little hand. And you can kiss my sweet ruby lips. Ooh. When I'm old and gray, who'll be by my side? Who will share my joy and tears? And who will hold my hand and say I understand? Who? My daddy's just a poor Who's gonna shoe my pretty little feet? Das fragt sich hier Patty Page. Und das Ganze von dem Album The Everly Brothers Songs Our Daddy Taught Us. Wer gerne eine Reise machen möchte in die Wurzeln amerikanischer Roots-Musik, dem sei diese Platte hier wärmstens ans Herz gelegt. Vielleicht auch für eure Daddys und Muttis ein kleines Weihnachtsgeschenk, wenn die solche Musik mögen. Wer weiß, steht da vor der Tür, ne? Weihnachten und ihr wisst Bescheid. Sowas kann man nach solcher, sag ich mal, Originalmusik eigentlich jetzt als nächstes spielen. Auf jeden Fall kein Hau drauf Kram. Das ist klar. Ich glaube, Chris Eggman passt ganz gut. Ihr kennt ihn von den Walkabouts. Mit Harney County veröffentlicht er diese Woche ein neues Album. Hier sein Track Nothing Left to Hate. Scratched in stone. Everything belongs, and then it lives. A silence that ain't empty, a blindness that ain't dark. We've been headed south, right from the very start. And the roads are shimmering on a sagebrush sea, cut between the highlands and the deadwood trees. And though we started early, we got here real late. And we ain't got nothing left to hate. Across the stones, above the flats, them shadows steal deep into our past. And we shake the dead, but some still breathe. Yeah, we shake the dead, some still dream. And the roads are shimmer on a sagebrush sea, cut between the highlands and the deadwood trees. And though we started early, we got here real late. Nothing left to hate. Smoke from burning tires above the squatter's camp. He met us by the road, led us with his lamp. The night gone breathless, the chill gone pure. You know we think too much until we think no more. And the roads are shimmer on a sagebrush sea, cut between the highlands and the deadwood trees. And though we started early, we got here real late. And we ain't got nothing left. We ain't got nothing left. We ain't got nothing left to hate. Rocking my soul in the bosom of Abraham. Rocking my soul. Nothing Left to Hate. Chris Eakman vertont hier das Harney County, so heißt das neueste Album von ihm, das Harney County, ein Wüsten-County im südlichen Oregon, deren Breitwandlandschaft er hier sozusagen den Soundtrack zur Untermalung gibt. Christine and the Queens, da verbirgt sich eine, ich schätze mal, französische Künstlerin und die hat ihren Namen, der wurde in London geboren. Sie hat dort irgendwie eines Nachts drei Drag Queens auf der Straße getroffen und die sozusagen als Quelle, als Inspiration für diesen Namen Christine and the Queens gewählt. Im Frühjahr erscheint das Debütalbum und jetzt vorab schon mal eine EP mit 5 Tracks, die einen französischen Titel hat. Und da ich französische Zahlen nicht mehr aussprechen kann, konnte ich mal in der Schule, aber lange, lange ist her. Nuit 17A52 heißt das irgendwie. So auch der Titeltrack, den wir jetzt hören, von Christine and the Queens. La nuit 17 à 22, nous étions là, toi l'ange était lié. Déjà, la triste nuit est 53, je crois. Das war Christine and the Queens und das war auch der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt vom Parallel Dance Ensemble von der Compilation Permanent Vacation, Selected Label Works Nummer 4. Das Label aus München hat gerade eben eine Werkschau mit 2 CDs und vielen Künstlern veröffentlicht. Davon, wie gesagt, das Parallel Dance Ensemble mit dem Track Shopping Cart. It's a